Good morning, my amazing friends. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. So, we've talked about the suffering and the glory. Wir sprachen also vom Leiden und der Herrlichkeit. Oh my goodness, now comes the part that has gripped me for several years. Meine Güte, jetzt kommt der Teil, der mich mehrere Jahre lang ergriffen hat. So look how the Passion says it. Schau, wie die Passion es ausdrückt. The entire universe is standing on tiptoe. Das ganze Universum steht auf Zehenspitzen. You know, when you are at the football stadium, wenn du im Fußballstadion bist, or wherever you like to be, oder wo auch immer du sein möchtest, and your team, the game is so intense, und das Spiel ist so spannend, you're standing on tiptoe because you're so excited. Dann stehst du auf Zehenspitzen, weil du so gespannt bist. You see, Paul is telling us that the entire universe is standing on tiptoe. Paulus sagt uns, dass das ganze Universum auf Zehenspitzen steht. Another translation says the whole creation is yearning. Eine andere Übersetzung sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich. Or has an earnest expectation. Oder hat eine ernsthafte Erwartung. Is standing tiptoe for what? Warum steht es auf Zehenspitzen? To see you and me. Um dich und um mich zu sehen. What? To see me and you, Reinhard? Was? Um mich und dich zu sehen, Reinhard? Yep, that's what the whole universe is standing on tiptoe for. Ja, deshalb steht das ganze Universum auf Zehenspitzen. Look at this. Schau. The whole universe is standing on tiptoe, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Das ganze Universum steht auf Zehenspitzen und wartet sehnsüchtig auf die Enthüllung der herrlichen Söhne und Töchter Gottes. You know, the word here for yearning. Das Wort, was hier für sehnsüchtig warten verwendet wird. In the Greek, it means an anxious and persistent expectation. Bedeutet im Griechischen eine unruhige und beständige Erwartung. This truth has the idea. Diese Wahrheit beinhaltet den Gedanken of desperately waiting for something to happen. Verzweifelt auf etwas zu warten, dass es passiert. So here is what the whole universe is desperately waiting to happen. Auf Folgendes wartet das ganze Universum so verzweifelt, dass es passiert. That finally, dass endlich, the sons and daughters of God are going to be unveiled. Die Söhne und Töchter Gottes enthüllt, also sichtbar werden. Who are the sons and daughters of God? Wer sind die Söhne und Töchter Gottes? The sons and daughters of God are nothing, nobody else but you and me. Die Söhne und Töchter sind niemand anderes als du und ich. You know, and when you and me as the true sons of daughters are being revealed on this earth, erst wenn du und ich als wahre Söhne und Töchter Gottes auf dieser Erde offenbar werden, only then and then the universe will become satisfied. Nur dann wird das Universum zufrieden sein. We keep waiting and crying out for God to move on this earth. Wir warten immer noch und rufen zu Gott, dass er etwas auf dieser Erde bewegt. While we keep waiting for God to do something, während wir auf Gott warten, dass er etwas tut, God is waiting for us to become manifest. Wartet Gott auf uns, dass wir hervortreten. And the whole universe also is waiting for us to manifest. Und auch das ganze Universum wartet, dass wir sichtbar werden. Look, I said something many years in Poland that some people misunderstood. Vor einigen Jahren sagte ich in Polen etwas, das einige Leute missverstanden haben. But I believe that you're mature people, you will not misunderstand that. Aber ich glaube, dass ihr reife Menschen seid und es nicht missversteht. I said, guys, you have to understand. Ich sagte, Leute, ihr müsst verstehen, that the answer for Poland is not Jesus. Dass die Antwort für Polen nicht Jesus ist. And people got upset, you know, because there's a ministry that's called Poland for Jesus. Die Leute regten sich darüber auf, denn es gibt einen Dienst, der heißt Polen für Jesus. Now I would never dare to underestimate or undermine Jesus. Ich würde es absolut niemals wagen, Jesus zu untergraben. Of course not. Natürlich nicht. Jesus, our beloved Jesus. Jesus, unser geliebter Jesus. But look, aber schau, we have this, I think it's a religious attitude. Wir haben diese, wie ich denke, religiöse Einstellung. That Jesus is the hope for our neighborhood, is the hope for the mess that we live in. Dass Jesus die Hoffnung für unser Umfeld ist und das Durcheinander, in dem wir leben. And yes, at the end of the day, without Jesus you can't get saved. He's the only way to the Father. He's the only truth. I understand these things. Und ja, schlussendlich kannst du ohne Jesus nicht gerettet werden. Ist der einzige Weg zum Vater. Ist die Wahrheit. Das verstehe ich alles. But do you know what the hope to your mess in your area is? Aber weißt du, was die Hoffnung für das Chaos ist, wo du lebst? It's the sons of God manifesting themselves. Es ist, dass die Söhne und Töchter Gottes erkennbar werden. You tell me how the people in the neighborhood shall see Jesus if it's not through you. Sag du mir, wie die Menschen in deiner Umgebung Jesus sehen sollen, wenn nicht durch dich. Think about it. Denk darüber nach. People have to hear Jesus through us, they have to see Jesus through us, they have to feel Jesus through us. Menschen müssen Jesus durch uns hören, ihn durch uns sehen, ihn durch uns fühlen. So once you and me understand that we are the true sons of God and when we manifest ourselves, sobald du und ich also verstehen, dass wir die wahren Söhne und Töchter Gottes sind und wenn wir hervortreten, and when we express his power and his kingdom and his authority, und wenn wir seine Kraft, sein Königreich und seine Autorität ausdrücken, then these people will stop groaning and yearning. Dann werden diese Leute aufhören zu ächzen und sich zu sehnen. You know, I've seen in so many situations. In so vielen Situationen habe ich gesehen. And this has been something I've tried to. I didn't know how to handle it. Und damit wusste ich nicht recht umzugehen. I've been in so many places where Christians were, I would almost say, hiding themselves behind prayer. Ich war an so vielen Orten, wo Christen sich, ich würde sagen, quasi hinter ihren Gebeten versteckten. So they go and they pray for endless hours for God to save the children in Brazil. Sie beten also endlose Stunden lang, dass Gott die Kinder in Brasilien rettet. And then comes a little Austrian. Und dann kommt ein kleiner Österreicher. Who has not prayed and not cried out to God to save the children to Brazil. Der nicht zu Gott gebetet und geschrien hat, er möge die Kinder in Brasilien retten. But he understood that he has to be the manifest son of God so that these children can have a future. Aber der verstanden hat, dass als Sohn Gottes hervortreten muss, damit die Kinder in Brasilien eine Zukunft haben können. And so many children have been powerfully transformed. So viele Kinder wurden bereits gewaltig verändert. You see, Jesus, the hope, the answer for our area, is becoming a very abstract thing. Jesus, die Hoffnung und Antwort für unsere Gegend, ist also etwas sehr Abstraktes geworden. You know, do you know that you don't actually find any evidence in the New Testament that we should pray for the salvation of other people? Wusstest du, dass du im Neuen Testament nicht wirklich einen Beweis findest, dass du für die Rettung anderer beten sollst? Did you know that? Wusstest du das? We are supposed to preach the gospel to them. Wir sollen ihnen das Evangelium predigen. We are supposed to demonstrate the goodness of God to them. Wir sollen ihnen die Güte Gottes zeigen. The whole groaning will stop when the sons of daughters of God will finally manifest themselves. Das ganze Ächzen wird aufhören, wenn die Söhne und Töchter Gottes endlich hervortreten. You and I. Du und ich. The sons and daughters of God. Die Söhne und Töchter Gottes. We are what this world and the universe is crying for. Wir sind es, wonach die Welt und das Universum schreit. May this truth burn in your heart. Möge diese Wahrheit in deinem Herzen brennen. I'll see you tomorrow. Bis morgen.